Sie lehnen diesen Schlichterspruch von gestern Nachmittag ja ab. Weshalb denn? Ja, die Hauptaussage des Schlichters Heiner Geißler ist, eben unten, nach unten gehen, und wir sagen oben bleiben. Das heißt, er hat gesagt, dass eben S21 gebaut werden kann, dass er für ein S21 Plus eintreten würde mit bestimmten Verbesserungen, auf die man noch eingehen kann. Aber ich glaube grundsätzlich, wenn man oben bleiben sagt, wenn man den alten Kopfbahnhof verteidigt und den optimieren will, dann kann man nicht sie als eine grundsätzliche Ebene der Debatte auf einen Untergrundbahnhof einlassen. Sie sagten es ja gerade auch schon, es soll ja aber eine ganze Reihe von Nachbesserungen geben. Mit denen sind Sie nicht zufrieden, weshalb nicht? Also generell glaube ich, dass das Wort konservativ von conservare, lateinisch gleich erhalten und bewahren kommt. Und ich glaube, es gibt guten Grund, Strukturen, die über 90, 100 Jahre geschaffen wurden, zu erhalten, wenn sie denn funktionsfähig sind. Der Kopfbahnhof Stuttgart ist funktionsfähig seit 90 Jahren. Er hatte im Jahr 1969 im Sommerfahrplan sogar 30% mehr Zugbewegungen als heute, nämlich 809 Züge pro Tag. Heute hat er 650 Zugbewegungen pro Tag. Das heißt, er hat 30% ungenutzte Kapazitäten. Vor dem Hintergrund, glaube ich, spricht alles dafür, eben diesen Bahnhof zu belassen und auszubauen und nicht 10 Jahre lang eine gigantische Baugrube zu machen, um einen behindertenfeindlichen, einen Untergrundbahnhof für Kellerkinder zu bauen. Was halten Sie denn in dem Zusammenhang von diesem Stresstest, mit dem die Bahn nachweisen soll nun, dass der Neubau tatsächlich, wie versprochen, im Vergleich zum alten Hauptbahnhof die Abfertigung von 30% mehr Zügen in den Stoßzeiten und das auch noch bei guter Betriebsqualität ermöglichen soll? Na gut, wir hatten jetzt 8 Wochen Schlichtung und in 8 Wochen Schlichtung oder in 8 Schlichtungsrunden, bringe ich glaube was durcheinander, Entschuldigung. Wir hatten seit Anfang Oktober eine Schlichtung gehabt. In der Schlichtung wurde im Grunde belegt, dass der Kopfbahnhof leistungsfähiger ist als der Untergrundbahnhof, übrigens mit der gleichen schweizerischen Gesellschaft SMA, die jetzt beauftragt werden soll, zu prüfen, ob es nicht doch gehen würde. SMA hat das Betriebskonzept von den S21-Befürwortern geprüft und gesagt, dieses Betriebskonzept für den Untergrundbahnhof mit nur 8 Gleisen ist kritisch und kann kaum gefahren werden. So ungefähr war die Formulierung. So, und auf alle Fälle kann nicht 30% mehr gefahren werden. Jetzt, wenn gesagt wird, wir bauen theoretisch noch 2 Gleise runter, würde das die Kosten nochmal immens steigern. Es gab jetzt schon erste Berichte, wonach die beiden Gleise weder im Norden noch im Süden an den Untergrundbahnhof angebaut werden können, weil der Betontrog eben nur diese 8 Gleise verträgt. Aber das hätte man in der Schlichtung klären müssen. Das Problem ist doch jetzt, wie es gesagt wird, ja, da gibt es irgendeine Prüfung. Und diese Gesellschaft, die abhängig ist von Bahnaufträgen, ja, SMA bekommt nur Aufträge von Bahngesellschaften in Europa, die alle auf Privatisierungskurs sind. Das ist einfach abwegig, vor allem dann abwegig, wenn eben gleichzeitig es keinen Baustopp gibt. Das heißt, die Bahn wird ab dem 3. Dezember wieder Bäume fällen, sie wird weiter bauen und damit ist natürlich das ganze andere Nachprüfung und so weiter auf Treibsand gebaut. Das Schöne ist, Herr Geißler hat bestätigt, dass Stuttgart 21 gebaut werden soll. Das machen wir jetzt weiter. Das hat ja jetzt Bahnchef Grube gesagt. Also diese Frage nach dem Baustopp ist jetzt tatsächlich entschieden oder ist da noch was offen? Ja, sie ist für den Schlichter entschieden und für die Seite der Bahn entschieden. Herr Käfer hat sein ständiges Grinsen in die Kamera gehängt und nochmal gesagt, wir werden jetzt nicht gleich morgen früh um 8 mit den Baggern anfangen, aber sobald wir finden, dass es sinnvoll ist, werden wir weiter bauen. Dass natürlich wir als S21-Gegner sagen, wir sind für einen Baustopp, ist richtig. Aber die Bahn und der Schlichter sagen, es kann weitergebaut werden. Sie kritisieren ja jetzt auch Teile der Bahnhofsgegner, die, ich sag mal, ja jetzt doch halbwegs zufrieden sind und sagen, das Ganze ist ein Teilerfolg, konkret das Aktionsbündnis K21. Was sagen Sie zu diesem Teilerfolg und geht der Widerstand nicht trotzdem weiter? Ja, natürlich geht der Widerstand weiter. Und die Leute in der Schlichtung, die verhandelt haben, haben sich auch Erfolge vorzuweisen. Ein Erfolg besteht darin, dass eben in der Schlichtung in diesen vielen Wochen unwahrscheinlich viele Fakten offengelegt werden konnten, die bisher so nicht bekannt waren und die ein Riesenvorteil für die Bewegung sind. Was finden Sie denn da am wichtigsten? Also von Fakten, die man vorher nicht wusste, die und jetzt ganz breit offen sind? Naja, zum Beispiel ist bekannt geworden, dass der Tunnelbahnhof, der Untergrundbahnhof in der gesamten Länge, wo ein Zug steht, ein 6 Meter hohes Gefälle haben wird. Und dass alle Züge, die dort halten, im Grunde nur stehen bleiben, wenn sozusagen der Zugführer immer die Bremse betätigt. Das ist völlig exzeptionell und es erlaubt eigentlich die Eisenbahnbau- und Betriebsordnung, die EBO, nicht. Das ist eine Ausnahmegenehmigung. Es ist bekannt geworden oder deutlicher bekannt geworden, dass die Neubaustrecke über die Schwäbische Alb entlang der Autobahn mit 31 Promille bedeutend steiler ist als die steile Geislinger Steigstrecke, die jetzt besteht, die 21 Promille hat. Aber 31 Promille, da fahren keine herkömmlichen Güterzüge mehr. Es ist bekannt geworden, dass die Tunnelmaße mit 4,05 Meter ein Lichtmaß haben, wo normale Signaltechnik gar nicht untergebracht werden kann, sondern nur ein modernes neues System, wo dann viele Züge, die damit nicht ausgestattet sind, nicht in Tunnelbahn auch befahren können und so weiter. Das heißt, das ist neu und das wurde einprägsam deutlich gemacht. Das wurde auch sehr schön dargelegt von Boris Palmer, dass das Betriebskonzept, also der laufende Betrieb von einem optimierten Kopfbahnhof funktionieren kann und wie gut es funktionieren kann. Das war alles wunderbar und prima. Die Kritik, die ich habe, ist eben, dass man, ja, ich möchte nicht sagen, dass es ein tricky Business war, aber es war eben eine Bauernschleue, die Geisler angewandt hat. Und er hat geschafft, dass man der inneren Logik der Schlichtung folgte und dann sie eben einließ auf dieses S21 als Grundlage. Und jetzt glaubt mit einem besonderen Taktik über hohe Nachforderungen, die sehr teuer kommen würden, das Projekt ad absurdum zu führen. Aber nochmal, es gibt eben keinen Baustopp und die Bahn wird weiterbauen und diese Auflagen sind nicht verpflichtend, sondern sind eben so ins Off gesprochen. Geisler hat ja auch einen Volksentscheid abgelehnt, der lange gefordert wurde und er sagt auch, die Landesverfassung gibt das nicht her. Sie sagen jetzt, das ist schlicht die Unwahrheit. Inwiefern denn? Das ist die Unwahrheit, weil wir sagen ja nicht, dass ein Landesentscheid, ein Volksentscheid realisiert werden muss 1:1. Das ist schwierig und da müsste man die Verfassung vielleicht ändern. Wir sagen, man kann die Bevölkerung von Stuttgart befragen zu Stuttgart 21, ja oder nein. Und man kann die Bevölkerung von Baden-Württemberg befragen zur Neubaustrecke Wendlingen-Ulm, ja oder nein. Und dann können die respektiven Instanzen, also der Gemeinderat von Stuttgart oder der Landtag von Baden-Württemberg, vorab sagen, sie würden sich an eine Meinungsbefragung der Bevölkerung halten und dann entsprechende verfassungsgemäße Beschlüsse im Gemeinderat und im Landtag fällen. Das kann man machen. Das hat Bruno Kreisky so gemacht, der österreichische Bundeskanzler, im Fall von Zwentendorf, wo es auch die Verfassung nicht hergab, über Ja oder Nein zu Atomkraftwerken zu entscheiden. Die Bevölkerung sagte Nein und der Bundestag oder was, wie das Parlament in Österreich heißt, das Parlament von Österreich hat dann entschieden, wir entscheiden auf Grundlage der Befragung der Bevölkerung, dass niemals in Österreich ein Atomkraftwerk gebaut werden kann, was bis heute Bestand hatte. Und das kann man natürlich machen. Was denken Sie, wie geht es denn nun weiter? Werden jetzt alle den Schlichtungsspruch akzeptieren, ihre Sachen packen, aus dem Schlossgarten abziehen, aus dem Schlosspark abziehen und nach Hause gehen? Nein, wir werden weitermachen. Am nächsten Samstag wird es eine große Demonstration geben, am 4. Dezember. Am 11. Dezember wird es eine bundesweite Demonstration geben. Es wird weiter die Montagsdemonstration geben. Man muss jetzt eben zurück zu dem Stand von Anfang Oktober, als eben vor allem die Straße das Hauptthema war. Man kann natürlich betonen, dass es positive Aspekte in der Schlichtung gab. Aber man muss aber auch zugeben, dass das Ende der Schlichtung eine Niederlage war und man darf nicht das schönreden. Wenn man das schönreden jetzt drauf statt, ja kommen die Nachbesserungen und macht SMA das Gutachten und sind die Bäume, die gefällt werden, auch wirklich kranke Bäume oder werden jetzt auch gesunde Bäume gefällt, dann lässt man sich auf die schiefe Ebene ein und wird meiner Ansicht nach die Massenhaftigkeit des Widerstands unterminieren und immer weniger Leute werden auf die Straße gehen. Aber nochmal, ich bin optimistisch, dass die Menschen kapieren, dass da eine Schweinerei am Schluss gelaufen ist und dass Herr Geisler seine Kompetenz völlig überzogen hat und dass da andere mitgezogen wurden. Man muss jetzt wieder sagen, die einzige Stärke, warum es zur Schlichtung kam, waren die 50 und 100.000 Menschen auf der Straße und dazu muss es wieder kommen.